2.4 Zurück zu den Spinnen. Von wegen 1000 Schritt. Meine Socken quietschten auf dem Weg zu den inzwischen nicht mehr resignierenden Spinnen über das Moor. Ich kam zu der Erkenntnis, dass meine Hexe in ihrem Ei wohl Kettenpfeifenraucherin war, da Keuchen und Brusten lauter brüllten als Drachenweibchen beim Gebären. Völlig verschwitzt und ohne jegliches Parfüm in meiner fiktiven Handtasche erreichte ich endlich die Höhlen der Spinnen. Sofort bemerkte ich, dass sich der Gesichtsausdruck der Biester von teilnahmslos in aggressiv geändert hatte. Die Resignationsspinnen waren nun einfach Spinnen. Ich schlich mich auf 20 Schritt heran, fokussierte das erste Vieh mit maigrünem Kopf und olivengrünem Körper und ging mit Mandy und Andy meine Optionen durch. Ich könnte Spinne in eine Diskussion verwickeln, wenn ich Spinne sprechen würde. Ich könnte einfach zurückgehen und behaupten, ich habe 8 Spinnen getötet, doch ich befürchte, die nächste Aufgabe wird noch schwieriger und ich sollte tatsächlich meinen fragwürdigen Hexenspeichel üben. Schließlich akzeptierte ich meine Situation, konzentrierte mich auf Spinne, fing mir einen sauberen Husten ein, sammelte den Hexenschnauder in meinem Mund, tüdelte, prallte, zielte und pfff. Ich traf das Vieh direkt in den Hintern und lachte laut auf. Versenkt! Während Spinne wütend herumfuhr und mich durch meinen Gefühlsausbruch sofort anvisierte, blickte ich teilnahmslos zu Boden und bohrte meinen Zeh mit Mandy und Andy in das Moor. Die beiden Regenwürmer nahmen sich sogleich ein Stück Inneneinrichtung aus der Erde mit. Unverständlicherweise glaubte Spinne meiner Unschuldsmiene nicht, nahm mit mir Blickkontakt auf und stürmte wutentbrannt auf mich zu. Panisch blickte ich mich um und zeigte beschuldigend auf einen ahnungslosen Frosch, der im Moor vor sich hinquakte, doch Spinne ließ sich nicht beirren. Ich bemerkte, dass sich mein Hexenspeichel am Chitinpanzer des Monsters abmühte, verstärkte meinen Husten, tüdelte, zwirbelte und pfte erneut. Ein-, zweimal, Volltreffer. Mein inzwischen ätzender Schnodder fraß sich durch die Schutzhülle von Spinne, grub sich tief in ihre Eingeweide und löste sie von innen her auf. Das ganze Szenario war eigentlich wesentlich brutal und schmerzhafter, als es meine zarte Natur wollte. Die Beine des Viehs knickten ein und es kam genau vor meinen nassen Socken zum Erliegen. Mandy und Andy jubelten, während ich versuchte, meinen aufkommenden Herzinfarkt zu ignorieren. Ich inspizierte Spinne und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass unter dem gewaltigen Leib augenscheinlich rein zufällig 3 Kreuzer lagen. Ich nahm das Geld an mich, denn ich konnte es gut gebrauchen, und visierte das nächste grasgrüne Biest an. Bis auf die Farbe und den aktuellen Gesundheitszustand schien sich Spinne 2 von Spinne 1 nicht zu unterscheiden. Ich erkrankte, hustete, sog, zielte, tüdelte, zwirbelte, pfte und traf. Bald lag die nächste Spinne zu meinen Füßen und wieder befanden sich einige Kreuzer unter ihr. Die grasgrüne Spinne war augenscheinlich reicher als ihre olivgrüne Freundin gewesen. Wenn dies so weiterging, hätte ich in Kürze das Geld für die heutige Übernachtung im Gasthaus beisammen. Schon visierte ich eine farrengrüne Spinne an, die entweder lesen konnte oder vor nicht allzu langer Zeit über einen Schreibtisch gelaufen sein musste. Jedenfalls hing ein aufgespießtes Blatt Papier an ihrem Bein. Ich nahm den Zettel an mich und las. Rezept zur Herstellung eines Leinstoffs aus Leinenfäden, welche von vielen minderen Wesen und Kreaturen vom Knisterwald unnötigerweise mitgeschleppt werden. Deshalb rät der eifrige Schneider, jede Leiche akribisch zu durchsuchen. Euer Stichi. Ich reimte mir das Leben von meinem Opfer wie folgt zusammen. Spinne war Fan von Science-Fiction-Romanen, in denen Toiletten Spülungen und Insekten Hebammen hatten. Ihr Hobby traf bei ihren Artgenossen auf wenig Begeisterung, weshalb sie ständig gehänselt wurde. Heute hatte sie wieder einmal die Schnauze voll und beschloss, im Moor ein wenig frische Luft zu schnappen. Als sie dann etwas aufgebracht durch die Heide krabbelte, kam plötzlich ich vorbei, spuckte ihr ins Gesicht und zwang sie so zu einer permanenten Lebenspause. Ziemlich ärgerlich, wenn ein Tag so beginnt. Ich steckte den Zettel in mein Dekolleté und verstand nun endlich den Sinn dieser beiden Ballons an meiner Vorderseite, obwohl ich noch immer eine rosarote Handtasche, einen soliden Rucksack bevorzugen würde. Schon war Spinne Nummer 4 in dezenten hellgrün anvisiert und meine Spucke zischte los. Pft, pft, und nichts. Ich fühlte tief in mich hinein, doch da war kein Fitzelchen Astralmacht mehr. Das war meiner hellgrünen Spinne jedoch ziemlich egal. Mit gigantischen Fangzähnen und gifttriefendem Stachel klickte das arachnoide Ding mit voller Geschwindigkeit auf mich zu und schnappte nach mir. Sie schien hungrig zu sein und ich versuchte sie schnell zu einem Piranha zu überreden, doch sie war für Neues nicht aufgeschlossen. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich sprang elegant zur Seite, klatschte mit einem gewollten Bauchfleck auf das Moor, wich mit viel geschicktem Glück 2 Stichen der spitzen Beine aus, duckte mich vor dem Stachel weg und meinte, ich habe keine Lust mehr. Dann stöhnte ich auf, denn eines der überflüssigen spitzenmesserscharfen Beinchen von Spinne steckte in meinem Unterleib. Während Blut aus meinem Bauch auf mein Kleidchen quoll und es vollkommen versaute, sah mich Spinne aus übertrieben vielen Augen prahlerisch an und öffnete ihre Kauwerkzeuge. Im letzten Moment fühlte ich einen Hauch der Astralenergie zurückkehren, ließ meine Krankheit aufleben, zog hoch, verzichtete auf Tüdeln und Trallen und rotzte der Spinne mitten in ihr Maul. Ich dachte nicht, dass mir einmal eine Krankheit das Leben retten würde, doch es funktionierte. Spinne und ich brachen in trauter Zweisamkeit zusammen und kamen nebeneinander zu liegen. Während meine Gegnerin ihre angeberischen 8 Augen schloss, zog ich ihren Fuß aus meinem Bauch, röchelte und versuchte verzweifelt zu überleben. Anstatt eines nützlichen Verbandes nannte ich ein steinhartes Spinatbrot mein eigen. Es verhielt sich zur Heilung wie Käse zu wohlriechend. Ich ging entspannt meine Optionen durch, während mein Leben bereits nach einer neuen Bleibe Ausschau hielt. Sollte ich es essen, es mir auf die Wunde pressen oder damit den ersten Stein für ein neues Krankenhaus legen? In meiner Verzweiflung überwand ich meine Abneigung gegen Spinat, brach mit all meiner verbliebenen Kraft ein Stück von dem kaktusgrünen, verschimmelt wirkenden Brot ab und aß. Meine Zähne begannen wie Klaviertasten zu klimpern und lautstark zu protestieren, was wiederum Mandy und Andy verstörte. Man kann es einfach niemandem recht machen. Während mir bewusst wurde, dass ich im Moment einfach mit der Allgemeinsituation unzufrieden war, bemerkte ich, wie sich meine Wunde auf wundersame Weise schloss. Ein Wunder, welches sicherlich nicht mit dem Spinatbrot zu tun hatte. Viele, die mich als Krieger Benediktus, Leiter der sakralen Gilde, Geißel von Erebus und anderen düsteren Gesellen kannten, werden behaupten, dass ich von der heilenden Wirkung von Nahrung in Fantasywelten wissen hätte können, da dies in unserem Spiel auch genauso funktioniert hat. Dazu muss ich euch Folgendes sagen. Spaziert ihr doch einmal durch die Heide, holt euch einen ordentlichen Schnupfen, lasst euch anschließend ein schwertgroßes Spinnenbein in den Bauch rammen und beißt dann lebensfroh in ein Stück Spinatziegelstein. Dann visiert ihr die nächste Spinne an und auf geht's. Ich hatte jedenfalls keine Lust mehr. Ein spitzes, scharfes Bein in den Unterleib gerammt zu bekommen, ist nicht so epochal, wie sich das die meisten wahrscheinlich vorstellen. Hauptsächlich tut es weh. Ich hatte genug vom Hexendasein und beschloss. Plötzlich fiel mein Blick auf mein blutverschmiertes Kleidchen und eine unheilige Wut entbrannte in mir. Ich stand auf, nahm einige Schluck Astralwasser, fühlte sofort, wie die Macht in mich zurückkehrte und schwor Rache. Ich sammelte noch einige Kreuzer und eine bunte Feder auf und bedauerte den Vogel, der Spinne zum Opfer fiel. Doch dann erhob ich drohend meine Faust. Spinnes Freunde würden büßen müssen. Wobei man sagen muss, dass die Spinne vor mir mit ihrem Tod eigentlich schon genug gebüßt hatte. Doch ich will mich jetzt nicht mit Kleinigkeiten aufhalten.